Meine Freundin und ich haben irgendwann mal gelesen, dass man als Paar ein gemeinsames Hobby braucht, um eine glückliche Beziehung zu führen. Wir halten das zwar eigentlich für Unsinn, aber man weiß ja nie. Also Sonntagsausflug. Es geht Richtung Heya Lodge, kurz hinterm Eingang dann links und dann ist man auch schon beim Archer's Land. Unser Hobby soll also Bogenschießen werden. Archer's Land, das ist eine kleine Rezeption, ein Toilettenhäuschen, Übungsschießstände und dann zwei Trails mit 3D-Zielen. Wir halten uns im Vorfeld natürlich für absolute Nieten in unserem neuen Hobby, aber die Einführung läuft gar nicht mal so schlecht. Okay. Versuche ich mal mein Glück. An die Linie ran und dann rumdrehen. So, ja. Vorne den ersten Glied, Ellbogen hochnehmen, ausstrecken, schön, ja. Noch ein bisschen ran, ziehen mehr ins Gesicht und mit nicht hinter die Brille. So schön, ja. Bisschen runter vorne noch. So ungefähr, ja. Also, moin. Hey, sehr super. Schön. Sehr schön. Okay, dann erkläre ich euch kurz, wie man die Pfeile holt und dann, wie man die Punkte aufschreibt. Und dann könnt ihr ja noch, wenn ihr wollt, ein, zwei Schüsse üben. Ich dann noch ein paar Mal und dann könnt ihr da auf die Tour gehen. Immer natürlich. Nachdem wir die ersten Pfeile schießen durften, geht es also in den Parcours. So, dann gehen wir jetzt in den Canyon Trail und suchen unser erstes Ziel. Man darf gespannt sein. Ich glaube, wir haben unser Tier gefunden. Ich glaube, das ist aber schon das ein oder andere Mal erlegt worden. Hilft aber nichts, es muss wieder dran glauben. Zwei Schüsse, zwei Treffer. Dann lassen wir also unser Wildschwein hinter uns, das wir leider nicht töten konnten. Das arme Viech hat jetzt nur zwei Bodyshots abbekommen. Aber es wird's überstehen. Wir sind zuversichtlich. Ein bisschen Rücken rasiert, oder? Ja, halb so wild. Wir haben extra nicht richtig gezielt. Das arme Tier. Oh, ist das ein echtes Gnu oder ist das das Gnu, was wir schießen müssen? Okay, also unser nächstes Ziel ist ein Gnu. Ein bisschen größer als das Buschpick. Das ist aber jetzt auch ein bisschen weiter weg. Aber auch die Entfernung rettet das zumindest echt aussehende Gnu nicht. Kein Perlhuhn, kein Löwe und kein Impala ist vor uns sicher. Doch nichtsdestotrotz, danach müssen immer wieder die Pfeile geholt werden. So, wenn man die Pfeile holt, hat man noch die Möglichkeit, sich beim Impala hier zu entschuldigen. Während man dann etwas martialisch die Pfeile aus dem Körper zieht. Naja, und auch wenn uns die Tiere vielleicht ein klein wenig leid tun, es macht schon erstaunlich viel Spaß. Ich muss leider diesem armen Leoparden noch ein oder zwei Pfeile. Mir tut das leid. Also ich möchte nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden wird. Du machst ihm einfach so eine schöne Statement-Kette. Genau. Ich baue dem jetzt eine Halskette. Oh, oh. Und ein Piercing im Ohr. Oh, oh. Das tut mir sehr leid. Verfällt man in so einen Rausch. Und mit den richtigen Durchhalteparolen wird dann auch der Baboon erlegt. Lass dich nicht davon ablenken, dass er sehr süß auf seiner Schaukel sitzt. Da müssen wir jetzt durch. Er hat sogar die Hände verschränkt. Hab ich ihn in den Arm geschossen. Ich wollte ihn nicht tödlich verletzen, das möchte ich an dieser Stelle festhalten. Man kann sich das halt auch einreden. Fazit, 1,5 Kilometer, 7 erlegte Tiere, dabei kein echtes Tier erwischt, gar nicht mal so schlecht. Aber ich muss doch sagen, das hat großen Spaß gemacht, ja. Auch wenn das komisch war, auf die Tiere zu schießen. Aber es war ein schönes Erlebnis. Und es war vor allen Dingen faszinierend, dass wir am Anfang tatsächlich für unser erstes Mal nie schlecht waren. Ja. Vielleicht wird ja doch noch ein Profi-Bogenschütze aus dem einen oder anderen von uns. Und selbst wenn nicht, ein neues Hobby haben wir jetzt wohl gefunden. Völlig unabhängig davon, ob das jetzt gut für die Beziehung ist. Vielleicht nicht so gut ist das für die 3D-Ziele hier im Archer's Land.